Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 26. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Zunächst möchte ich mich bei der erfreulicherweise wachsenden Schar der Hörer und Innen für ihr höchst schmeichelhaftes Interesse bedanken. Auch wenn sich die Anzahl der Reaktionen in durchaus überschaubaren Dimensionen bewegt, haben mich doch immerhin E-Mails voll des Lobes von auf drei Kontinenten beheimateten Absendern erreicht. Die geschlechtsneutrale Formulierung muss hier leider jedenfalls vorläufig entfallen. Webstream und Online-Sendungsarchiv haben den Begriff des Lokalradios eben weitestgehend aufgehoben. Die ganze Welt ist Bühne geworden. Was ich als hauptberuflicher IT-Maschinist dieses Senders unter die gar nicht so zahlreichen begrüßenswerten Auswirkungen der Kulturtechnik Internet zähle. Wer sich über so segensreiche Einrichtungen wie den Podcast dieser Sendereihe informieren möchte, kann dies rund um die Uhr online unter no-na.net oder auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at tun. Übrigens sind selbstverständlich auch kritische Anmerkungen durchaus willkommen. Die bisher einzig vorgebrachte Kritik bezog sich auf den Klang, mit dem die Friedellschen Absatzüberschriften akustisch unterstrichen sind. Ihr wurde in Form einer aurikulär weniger bedenklichen Sound-Icon, wie diese kurzen Signations fachneusprachlich genannt werden, unverzüglich Rechnung getragen. Meinungen aller Art werden unter friedell@o94.at gerne entgegengenommen. Womit es hoch an der Zeit wäre, das Wort endlich meinen heutigen Sendungsgästen Erich Neuwirth und Aurelia Wusch zu übergeben. Aurelia Wusch wird uns übrigens in der nächsten Folge am 26. November dann an der Seite des verehrten Otto Tausig nochmals begegnen, weil sie dankenswerterweise bereit war, die formatsprengend lange Passage über Francis Bacon zu Ende zu lesen. Nun aber zum von mir nicht minder geschätzten Erich Neuwirth. Der elisabethinische Mensch. Trotzdem sind diese 100 Jahre die erste große Glanzperiode Englands. Handel, Gewerbe und Schifffahrt, Wissenschaft, Kunst und Literatur entwickelten sich zu überreicher Blüte. London war unter Elisabeth schon eine Stadt von 3x100.000 Einwohnern mit zahllosen Kaufläden, einer gebietenden Börse, einer dauernden Messe und fast 20 stehenden Theatern. Die Straßenpflasterung war sorgfältig, die Wasserversorgung durch hölzerne Leitungen reguliert, die Beleuchtung und die Feuerpolizei erheblich verbessert. Es gab zahlreiche, wohleingerichtete Schulen, Apotheken und Druckereien und sogar schon so etwas wie Zeitungen. Die Themse wimmelte von geschmückten Booten, ein ununterbrochener Strom von Fußgängern, Reitern, Sänften belebte die Stadt, die Vornehmen benutzten auch schon Kutschen und ihre neuen Landhäuser, im Tudor-Stil erbaut, waren sachlich, praktisch, einladend und, im Unterschied von den kontinentalen Villen, in erster Linie für den Wohnzweck angelegt. Schon damals äußert sich der Sinn des Engländers für gediegene und behagliche Häuslichkeit. Die Kleidung ist festlich, reich, soigniert und nicht ohne Geschmack, der Komfort aber noch nicht wesentlich vom mittelalterlichen unterschieden. Man schläft noch ziemlich primitiv, ist mit der Gabel noch immer nicht bekannt, legt beim Essen den Hauptwert auf die Quantität und bedient sich für den gewöhnlichen Brauch mit Vorliebe hölzerner Geräte. Ein neues Genussmittel war der Tabak, der, von Jean Nicot zuerst als bloßes Arzneimittel angepriesen, später durch Drakes und Raleighs Matrosen rasch eingebürgert wurde und schon gegen Ende des Jahrhunderts allgemein beliebt war. Man rauchte ihn aber nicht in Zigarrenform, wie es die Indianer mit Vorliebe taten, sondern ausschließlich in Pfeifen. Die Geistlichkeit bekämpfte das Rauchen, auch der Doktrinäre Jakob belegte es aus theologischen Gründen zuerst mit Verboten und Strafen, erkannte es aber bald als eine ergiebige Steuerquelle. Die Tabaksläden, wo Unterricht im Rauchen erteilt wurde, waren überfüllt, die Jeunesse Dorée kam mit ihren dampfenden Pfeifen ins Theater und Raleigh warf man vor, dass er sogar bei der Hinrichtung seines Feindes Essex Tabakswolken ausgestoßen habe. Die Durchschnittsbildung der besseren Kreise stand auf einem ziemlich hohen Niveau. Alle Welt las die römischen Dichter und Philosophen, sang und musizierte, trieb Mathematik und Astronomie, und zwar die Damen so gut wie die Herren. Die Konversion war witzig und gewählt, obschon durch Euphuismen verkünstelt. Daneben fehlte es freilich auch nicht an Rohheiten. Die Justiz war nach wie vor barbarisch. Die drei stärksten dramatischen Talente neben Shakespeare, Peel, Green und Marlowe, waren wüste Messerhelden und Trunkenbolde. König Jakob war ein vollkommener Flegel, aber auch die Queen Bess freute sich, wenn das Volk ihr auf der Straße zurief, »Wie geht's, alte Hure?« liebte es, mitten in der gepflegtesten Unterhaltung gemeine Matrosenausdrücke zu gebrauchen und konnte, wenn sie gereizt war, zanken wie ein Fischweib. Berühmt ist ihr Streit mit Essex, in dem dieser ihr zurief, »Your mind is as crooked as your carcass.« »Dein Geist ist so krumm wie dein Gestell.« Worauf sie ihm mit den Worten, »Häng dich auf«, eine schallende Ohrfeige verpasste. Die Flegeljahre des Kapitalismus. Der Mensch der sogenannten englischen Renaissance, die unter Elisabeth ihren Höhepunkt erreicht hat, ist überhaupt noch eine Mischung aus ungezügeltem Urmenschentum und modernem Engländertum, eine Kreuzung aus einem zähen und umsichtigen Sachlichkeitsmenschen und einem wilden und tollkühnen Abenteurer. Der präzise Ausdruck dieser Geisteslage sind die Merchants Adventurers, raubritternde Kaufleute und Seefahrer, die zuerst auf eigene Faust, später durch königliche Privilegien unterstützt, die Küsten des fernen Ostens und Westens plünderten, aber auch Geschäftsniederlassungen gründeten und Handelsbeziehungen einleiteten. Es war mit einem Wort Piraterie unter staatlicher Oberherrheit und Profitbeteiligung. Im Kriegsfall nannte man es Kaperei. Die großen Admirale, Weltumsegler, Eroberer und Kolonisatoren, Drake, Raleigh, Hawkins, Essex und alle übrigen Seehelden des elisabethinischen Zeitalters, waren nichts anderes als Korsaren. Etwas ganz Ähnliches waren die Handelskompanien, konzessionierte Gesellschaften zur Ausbeutung überseeischer Länder. Schmuggel, Seeraub und Sklavenhandel stehen an der Wiege des englischen und des ganzen modernen Kapitalismus. Dies hat zwei Gründe. Zunächst ist ja aller Handel und Gelderwerb nichts anderes als eine Art zivilisierter und in geordnete Bahnen geleiteter Betrug. Wir haben im dritten Kapitel gesehen, unter wie großen moralischen und sozialen Widerständen sich der Übergang von der Naturalwirtschaft und dem reinen Handwerk zur Geldwirtschaft und zum Handel als Selbstzweck vollzogen hat. Sind nun diese Hemmungen im Anfang stärker als später, so pflegen diese Übergangszeiten auch andererseits als Korrelat die großen Hemmungslosen zu erzeugen. Sodann wird aber überhaupt jede neue Wirklichkeit in Religion, Kunst, Wissenschaft, Gesellschaft zu ihrer Entstehungszeit von der Verfemung getroffen, da sie das gute Gewissen der bisherigen Wirklichkeit gegen sich hat und ist daher gezwungen, in asozialen Formen aufzutreten. Sie beginnt fast immer als Paralogismus, als Romantik, als Verbrechertum. Und ebenso deutlich, wie wir noch in den respektablen und friedliebenden Kaufherren des 17. und 18. Jahrhunderts die Züge ihres Stammvaters, des Raubritters und Piraten zu erkennen vermögen, können wir im heutigen Großfinanzier entdecken, dass er sich vom Glücksritter, vom Spieler und Falschspieler herleitet. Jene Zeiten aber waren die Flegeljahre des Kapitalismus. Der Erwerbstrieb trat damals noch in ekstatischen und tumultarischen Formen auf. Er hat den Charakter eines Fiebers, eines Rausches, einer Kinderkrankheit. Niemand vermochte sich dieser Ansteckung zu entziehen. Wir werden sogleich sehen, dass selbst der hellste und besonnenste Kopf Englands und des ganzen Zeitalters von ihr ergriffen war. Das sichtbare Zeichen dieses neuen Merkantilgeistes war das große Londoner Börsengebäude, das 1571 vom Hofbankier Sir Thomas Gresham dem Verkehr übergeben wurde. Die exakten Wissenschaften. Parallel mit den wirtschaftlichen Wandlungen ging ein großer Aufschwung der exakten Wissenschaften. Wir haben gesehen, dass schon in der ersten Hälfte des Jahrhunderts eine Reihe wichtiger Fortschritte auf dem Gebiet der Mathematik und Kosmologie, der Medizin und Chemie, der Zoologie und Erdbeschreibung zu verzeichnen sind. Und diese Forschungen finden in den beiden nächsten Menschenaltern ihre Fortsetzung und zum Teil sogar schon ihren vorläufigen Abschluss. François Vieté erhob die Algebra zu wissenschaftlichen Höhen, begann bereits mit ihrer Anwendung auf die Geometrie und förderte die Kreisberechnung durch Untersuchungen über die Zahl Pi. Geronimo Cardano schuf die Formel für die Auflösung von Gleichungen dritten Grades und machte in den imaginären Größen, deren Typus Wurzel aus minus 1 ist, eine Erfindung von unberechenbarer Tragweite. John Napier edierte unter dem Titel Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio die erste Logarithmentafel. Der niederländische Arzt Johann von Helmont entdeckte luftartige Stoffe, die sich von der Luft unterscheiden, die Gase und Stoffe, die in den Körpersäften Zersetzungsprozesse anzuregen vermögen, die Fermente. Caspar Bauhin beschrieb sämtliche bekannte Pflanzen nach Wurzel, Stängel und Blattbildung, Blüte, Frucht und Samenbeschaffenheit, gab ihnen eine doppelte Bezeichnung nach Gattung und Spezies und wurde damit der bedeutendste Vorläufer Linnés. Piccolomini begründete durch seine Beschreibung der Gewebe die allgemeine Anatomie, Coiter die pathologische Anatomie, Paré die neuere Chirurgie und Palissy die Paläontologie, indem er bereits mit voller Entschiedenheit erklärte, dass die versteinerten Tierformen Überreste von Organismen seien, die in früheren Perioden auf der Erde lebten. Die erstaunlichsten Erfolge wurden aber in der Physik und Astronomie erzielt. William Gilbert, der Leibarzt der Königin Elisabeth, wurde zum Begründer der Lehre von der Elektrizität und dem Magnetismus und erkannte auch schon, dass die ganze Erde ein großer Magnet sei, weshalb er den kugelförmigen Magnetstein, mit dem er seine Experimente machte, Terella, Miniaturerde, nannte. Der Holländer Simon Stevin, der sich auch als Festungsingenieur und Erfinder des Segelschlittens hervortat, untersuchte in seinen Hypomnemata Mathematica als erster die mechanischen Eigenschaften der schiefen Ebene und legte in dem Satz vom Kräfteparallelogramm und in dem Prinzip der virtuellen Verschiebungen die Fundamente zur modernen Statik. Er machte auch eine Reihe folgenschwerer Untersuchungen auf dem Gebiet der Hydrostatik und fand unter anderem das hydrostatische Paradoxon, wonach der Bodendruck in einem Gefäß, das sich nach oben erweitert, kleiner, in einem, das sich nach oben verengt, größer ist als das Gewicht der vorhandenen Flüssigkeitsmenge. Ferner beweist er, dass in kommunizierenden Röhren der Wasserstand stets die gleiche Höhe hat, auch wenn sie verschiedene Durchmesser besitzen. Der große dänische Astronom Tycho de Brahe beobachtete die Konjunktion von Jupiter und Saturn, entdeckte einen neuen Stern in der Cassiopeia und er baute mit Hilfe des Königs eine großartige Sternwarte, musste aber später auf Betreiben der Theologen sein Vaterland verlassen und starb als Hofastrolog Kaiser Rudolfs II. In Prag. Dort war Kepler sein Gehilfe, dem er durch die beispiellos genauen Berechnungen und Tabellen, die er ihm hinterließ, seine Entdeckungen ermöglicht hat. Sein System bedeutet in gewisser Hinsicht einen Rückschritt, denn er nahm zwar an, dass die Planeten um die Sonne kreisen, ließ die Sonne selbst aber sich um die Erde bewegen, die er wieder in den Mittelpunkt des Weltalls zurückversetzte. Er gelangte zu dieser Annahme durch die Erwägung, dass, wenn das kopernikanische System richtig sei, im Frühjahr und im Spätjahr die Erde sich in ganz verschiedenen Entfernungen von den einzelnen Sterngruppen befinden und daher der Fixsternhimmel ein ganz ungleiches Aussehen haben müsse. Dass die ungeheuren Dimensionen des Weltalls diesen scheinbar so berechtigten Einwand gegenstandslos machen, konnte er noch nicht ahnen. Die Welt des Fernrohrs. Die Erfindung des Fernrohrs lag zu Anfang des 17. Jahrhunderts ebenso in der Luft wie 100 Jahre früher die Entdeckung der amerikanischen Küsten. Es wurde 1608 von Hans Lippershey konstruiert, dem Zacharias Janssen die Priorität bestritt und im darauffolgenden Jahr ein drittes Mal ganz selbstständig von Galilei. Im Jahr 1611 machte Kepler in seiner Dioptrik die Angaben für den Bau eines sogenannten astronomischen Fernrohrs, die der Jesuitenpater Scheiner 1613 zur Ausführung brachte. Ungefähr um dieselbe Zeit beobachtete Galilei die Mondgebirge, den Saturnring, die Sonnenflecken, deren Bewegung ihm die Achsendrehung der Sonne bestätigte, und die Jupitermonde. Eine für die Anhänger der alten Lehren sehr kompromittierende Entdeckung, da durch sie die Welt des Jupiter sich als ein verkleinertes Abbild des Planetensystems enthüllte und bewiesen wurde, dass ein Weltkörper sehr wohl ein Bewegungszentrum zu bilden und gleichzeitig eine Eigenbewegung zu besitzen vermag. Seine Entdeckungen gingen aber noch viel weiter. 1610 schreibt er an einen Freund: Auch habe ich eine Menge von nie gesehenen Fixsternen beobachtet, die Zahl derer, die man mit bloßem Auge wahrnehmen kann, um mehr als das Zehnfache übertrifft und weiß nun, was die Milchstraße ist, über die sich die Weltweisen zu allen Zeiten gestritten haben. Ebenso groß wie als Astronom ist Galilei als Physiker. Er ist der Begründer der Dynamik, einer ganz neuen Wissenschaft, die den Alten fremd war, da sie nur Untersuchungen über Statik kannten, der Schöpfer der Theorie des Wurfs und des freien Falls, auf die er durch die Schwingungen einer Lampe im Dom zu Pisa gekommen sein soll, der Entdecker der Gesetze der Trägheit und der Erfinder der hydrostatischen Waage und des Thermometers. Die Lehren Galileis wirkten so beunruhigend, dass es Leute gab, die sich weigerten, in sein Teleskop zu blicken und darin nicht Wahrnehmungen zu machen, die die Lehren der bisherigen Philosophie und der Kirche umstürzen könnten. Die Legende hat aus ihm einen Märtyrer der freien Forschung gemacht, dem von den Mächten der Finsternis ein Widerruf abgepresst worden sei. Aber so lesebuchartig haben sich die Dinge nicht zugetragen. Die Wahrheit ist, dass viele kirchliche Würdenträger und zumal der damalige Papst Urban VIII. Seinen Forschungen das größte Interesse entgegenbrachten und an ihnen anfangs nichts Anstößiges fanden. Die wahren Gründe für die Verfolgungen, die Galilei zu erdulden hatte, lagen in seiner krankhaften Reizbarkeit und Rechthaberei, seinem Mangel an diplomatischem Takt und Kunst der Menschenbehandlung und seiner noch in den Gepflogenheiten des Humanismus wurzelnden Sucht, religiöse Spekulationen mit exakten Untersuchungen zu vermengen. Ein Verfahren, das schon die damalige Zeit mit Recht nicht nur als irreligiös, sondern auch als unwissenschaftlich ansah. Dazu kam freilich auch der Neid der Kollegen. In dem astronomischen Hauptwerk Galileis, worin er nach der Sitte der Zeit seine Lehre in Dialogform vortrug, kam eine alberne Figur namens Simplicius vor, die gegen das neue Weltsystem die unsinnigsten Einwände vorbringt. In ihr sollten die Aristoteliker verspottet werden, aber es gelang den Feinden Galileis, den Papst glauben zu machen, dass er gemeint sei. Erst von diesem Augenblick an begann Urban, der ebenso geistreich und freidenkend wie eitel und cholerisch war, gegen Galilei einzuschreiten. Es wurde über ihn eine, übrigens ziemlich milde, Haft verhängt, und seine Bücher kamen zugleich mit allen anderen, die das heliozentrische System lehrten, auf den Index. Von hier datiert der Gegensatz zwischen der katholischen Kirche und der neuen Astronomie. Kopernikus hatte, wie wir gehört haben, sein Werk dem Papst gewidmet. Die Jesuiten, zum Beispiel der vorhin erwähnte Pater Scheiner, beteiligten sich sehr lebhaft an den neuen Untersuchungen Und der Jesuit Grimberger erklärte, wenn Galilei es verstanden hätte, sich die Sympathien der Jesuiten zu erwerben, so hätte er über alles Mögliche schreiben können, auch über die Umdrehung der Erde. Übrigens hat die Kirche durch ihre veränderte Haltung sich selbst weit mehr geschadet als den Forschern, die sie verfolgte, denn sie hat sich dadurch in einen verhängnisvollen Kampf mit allen vorwärtsweisenden Kräften der nächsten Jahrhunderte verwickelt, in dem sie unvermeidlich unterliegen musste. Neben Galilei wirkte Johannes Kepler. Er entdeckte 1607 den sogenannten Halleyschen Kometen, den ersten, dessen Wiederkehr berechnet und seither regelmäßig in Abständen von 76 1/3 Jahren zuletzt 1910 beobachtet worden ist, entwickelte in seiner Dioptrik die Gesetze der Lichtbrechung und die Theorie des Sehens, ermittelte die wahre Gestalt der Planetenbahnen und schuf die dauernden Grundlagen für unsere Vorstellungen von der Einrichtung des Sonnensystems in den Keplerschen Gesetzen, die besagen, dass erstens alle Planeten sich in Ellipsen bewegen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht, dass zweitens die Flächen, die die Verbindungslinien zwischen Sonne und Planet bestreicht, immer den darauf verwendeten Zeiträumen proportional sind und dass drittens die Quadrate der Umlaufszeiten der Planeten sich verhalten wie die Kuben ihrer mittleren Entfernungen von der Sonne. Hiermit war zugleich dargetan, dass ein einheitliches, strenges Gesetz und eine gleichmäßig wirkende Kraft unser ganzes Planetensystem, ja das ganze Weltall, regiert. Bacon als Charakter. All diese wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Tendenzen hat Bacon in seiner Philosophie zusammengefasst. Er war in jederlei Sinn das, was man auf der Höhe der Zeit stehend nennt. Er machte eine glänzende politische Karriere, wurde Kronanwalt, Großsiegelbewahrer, Lordkanzler, Baron von Verulam und Viscount von St. Albans. Alle Welt blickte auf ihn, alles Licht sammelte sich um seine Person. Und dies hat bewirkt, dass nicht nur seine philosophischen Verdienste heller, sondern auch seine moralischen Verfehlungen greller erschienen, als sie in Wirklichkeit waren. Über seinen Charakter herrscht bis zum heutigen Tage noch keine Einigkeit. Macaulay, in seiner juristischen Betrachtungsart, die der Geschichte gegenüber gern den Advokaten oder den öffentlichen Ankläger spielt, hat ihn völlig verurteilt. Andere haben in noch viel einseitigerer Weise versucht, ihn als gänzlich fleckenlos hinzustellen. Die beiden großen Skandale, in die sein Leben verwickelt wurde, waren der Prozess gegen Essex und der Elisabeth und der Prozess gegen ihn selbst und der Jakob. Essex, der sich von der Königin zurückgesetzt glaubte, hatte gegen sie in seiner leidenschaftlichen und unüberlegten Art einen Tumult angezettelt, der sofort niedergeschlagen wurde. In seiner Verteidigung erklärte er, der Aufstand sei nur gegen seinen mächtigsten Rivalen Walter Raleigh gerichtet gewesen, der ihn nach dem Leben betrachtet habe. Das Todesurteil nahm er mit der größten Fassung entgegen. Bacon plädierte in der Untersuchung, der er beigezogen war, auf die schonungsloseste Weise gegen Essex, obgleich er mit ihm zeitlebens befreundet war und ihm viele Förderungen und Geschenke verdankte. Er verglich ihn mit Heinrich von Guise, dem Haupt der antidynastischen Partei in Frankreich, mit Absalon, der sich gegen seinen Vater erhob, mit Pisistratus, der seine usurpatorischen Pläne damit zu maskieren suchte, dass er vorgab, selbst von Mördern bedroht zu sein und Wunden vorzeigte, die er sich selbst geschlagen hatte. Aber er ging noch weiter. Nach der Hinrichtung schrieb er im Auftrag der Königin, die durch das Bluturteil gegen den Volksliebling Essex ihre Popularität bedroht sah, eine Erklärung der Ränke und Verrätereien, versucht und begangen durch Weiland Robert Graf Essex und seine Mitschuldigen, worin er alle seine früheren Anklagen in den gehässigsten Ausdrücken wiederholte und den Toten außerdem und sicher mit Unrecht beschuldigte, mit den irischen Rebellen, gegen die er als Feldherr geschickt worden war, gemeinsame Sache gemacht und eine bewaffnete Landung in England verabredet zu haben, um die Königin zu ermorden und sich selbst auf den Thron zu setzen. 20 Jahre später, Auf der Höhe seines Ruhms und seiner Macht wurde er selbst unter Anklage gestellt. Er wurde beschuldigt, in seinem Richteramte Geldgeschenke angenommen zu haben und von den Lords aufgrund zahlreicher Zeugenaussagen und seines eigenen Geständnisses einstimmig zu einer Geldbuße und zur Verbannung auf seine Güter verurteilt, wodurch er endlich für die Abfassung seiner Werke die Muße gewann, die ihm die Jagd nach Reichtum und Einfluss bisher nicht vergönnt hatte. Bestechungen waren damals bei Beamten durchaus üblich. Und wenn man gerade gegen Bacon die Anklage erhob, so lag der Grund nicht in besonders krassen Verfehlungen des Kanzlers, sondern darin, dass man in einem besonders exponierten Vertreter das ganze System treffen wollte. Eben darum beschwor auch der König Bacon, das Urteil widerstandslos hinzunehmen. Er versprach ihm, ihn bei der ersten günstigen Gelegenheit zu rehabilitieren, wenn er nur durch Passivität verhindere, dass die Sache weitere Kreise ziehe. Und darum hat Bacon auf jede Verteidigung verzichtet, obgleich sie für ihn bei seinem hohen wissenschaftlichen Ansehen, seiner außergewöhnlichen Rednergabe und der laxen Auffassung, die man allgemein von seinem Delikt hegte, keineswegs aussichtslos gewesen wäre. Der Grund für die beiden Verehrungen, die ihm so viel üble Nachrede eingetragen haben, war also beide Male eine hemmungslose Servilität gegenüber dem Hof, eine fast krankhafte Angst vor königlicher Ungnade und öffentlicher Zurücksetzung. Um sich bei der Königin in Gunst zu setzen, opferte er durch jene bestellte Schmähschrift das Andenken seines Freundes und um das Wohlwollen des Königs nicht zu verlieren, opferte er durch den Verzicht auf jede persönliche Rechtfertigung sein eigenes Andenken bei der Nachwelt. Wenn wir also das Urteil über seinen Charakter zusammenzufassen versuchen, so werden wir sagen dürfen, er war sicherlich weder ein gemeiner noch ein boshafter Mensch, vielmehr schildern ihn sogar seine Feinde als liebenswürdig, dienstfertig, generös, frei von Anmaßung und, was zu jener Zeit fast ein Unikum bedeutete, frei von Rachsucht. Wohl aber ein schwacher Mensch und ein kalter Mensch und, was gerade bei einem Mann vom Rufe Bacons sonderbar klingen mag, ein unphilosophischer Mensch. Aber wenn es wahr ist, dass eine der Grundeigenschaften des Philosophen in der Verachtung der Realität besteht, dann war Bacon kein Philosoph. Er konnte nicht leben ohne Titel, Ämter, Würden, königliches Lächeln und Verbeugungen der Höflinge, ohne Pferde, Landgüter, Roben, Silbergeschirr und Lakaien. Ehre, Macht, Besitz, flüchtiger Genuss und leerer Prunk waren ihm allezeit wichtiger als Frieden und Wissen. Herr Professor Neuwirth, zunächst mal vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Es hat mir großen Spaß gemacht, gerade weil ich diesen Textabschnitt zugeteilt bekommen habe. Freut mich, dass ich das getroffen habe. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ich habe ihn sehr gern gelesen, muss zugeben, dass ich ihn jetzt länger nicht gelesen habe und dass diese Aufnahme hier ein guter Grund war, mich wieder mit ihm auseinanderzusetzen. Insbesondere mag ich ihn ja auch, weil dieser Abschnitt zeigt, dass für ihn Kultur und Naturwissenschaften ineinander verwoben sind und das ist gerade im österreichischen Kulturraum keine Selbstverständlichkeit. War das zu dieser Zeit überhaupt? Ich weiß zu wenig. Es war natürlich auch etwa die Zeit des Wiener Kreises und das zu seiner Lebenszeit, also das hat schon da stattgefunden. Aber ich bin jetzt nicht wirklich Fachmann darüber. Aber generell ist der Eindruck schon, dass das damals zwei nebeneinander herlaufende Stränge waren. Das eher naturwissenschaftliche und das eher kulturell orientierte. Die Philosophie hat immer eine gewisse Zwischenrolle gespielt. Dann Philosophen haben sich immer auch wieder damit auseinandergesetzt, was naturwissenschaftliche Erkenntnisse jetzt für das Menschenbild bedeuten. Friedell beschreibt dieses frühe 17. Jahrhundert praktisch als die Geburtsstunde auch Ihrer Profession. Würden Sie das auch so sehen? Ja, in mehreren verschiedenen Sinnen. Wenn ich mich jetzt vor allem als Mathematiker sehe, dann berufen sich sehr viele Mathematiker stark noch auf die alten Griechen, wo sagen, die abstrakte Sichtweise entstanden ist, die aber, wie hier auch beim Galilei steht, eigentlich nicht handlungsorientiert ist. Es geht um einen sehr weit zurückstehenden Beobachter, der einfach Erkenntnisse gewinnen will und die Dinge beschreibt, während Galilei ja praktische Dinge berechnen wollte, um das, was in der Welt um uns passiert, vorhersagen zu können auch. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr neuer Ansatz, dass man sagt, abstrakte Hilfsmittel sind dazu da, um die Umwelt des Menschen tatsächlich besser zu beherrschen. Das müsste Ihnen ja gerade besonders liegen, die Vorhersage als Anspruch. Ja, aus mehreren Gründen. Insbesondere ist aber eine der Geschichten, die ich immer mit meinen Studenten mache, dass wir, was hier beschrieben wird, nämlich die Keplerschen Gesetze und auch die Newtonschen Gesetze, tatsächlich mit Tabellen Kalkulationsprogrammen aufarbeiten. Es ist möglich, die ganz elementaren Grundgesetze der Himmelsmechanik so zu verpacken, dass man damit mit den Tabellenkalkulationsprogrammen, die auf jedem Computer zur Verfügung stehen, ganz einfach die Berechnungen durchführen kann, die Tycho de Brahe und Kepler mit enormem Aufwand machen mussten. Die haben ja damals tagelang nur auf Papier gerechnet und das geht halt in wenigen Sekunden mit ganz einfachen Programmen und man kann selbst in gewissem Sinn den Erkenntnisvorgang noch einmal nachvollziehen und wird dabei mit Denkwerkzeugen unterstützt. Friedel beschreibt diese Zeit auch als eine Wurzel der Spaltung zwischen Kirche, Amtskirche und Wissenschaft. Ja, und er beschreibt sie in gewissem Sinn auch doch sehr anders als beispielsweise das Brecht-Stück über Galilei. In dem Brecht-Stück ist der Papst der, der sich weigert oder zumindest die Kardinäle durch das Fernrohr zu schauen. Naja, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist der Papst bei Brecht die Figur, die zwar sagt, lieber Galilei, du hast recht, ich bin selbst wissenschaftlich, verstehe das schon, aber dieses Wissen ist dem Menschen noch nicht zumutbar. Ja. Aber es gibt diese eine Szene, wo also zwei Kardinäle sich weigern, durchs Fernrohr zu schauen. Und die ist, in gewissem Sinn ist das eine Schlüsselszene in dem Stück. Und so wie es hier steht, wie er das beschreibt, ist das ja nicht ganz so. Denn man muss ja dazu auch wissen, eben, dass also was Galilei beschreibt und was auch die Keplerschen Gesetze sind, ist ja in Wirklichkeit nicht, die Welt ist anders, sondern ich muss mich auf einen anderen Standpunkt stellen, um die Welt besser beschreiben zu können. Und dass es nur eine geschickte Wahl des Standortes ist, die die mathematischen Gleichungen einfacher macht. Darum geht es in Wirklichkeit. Das wird in der populären Darstellung also völlig unterschlagen. Nicht? Mir fällt doch eine weitere Szene ein, die Friedel wahrscheinlich gefallen hätte, obwohl Brecht nicht unbedingt sein Autor gewesen wäre, aus ganz vielen Gründen. Und das ist der Moment, wo Brecht einfach sich traut, erstmals seit 1000 Jahren den Aristoteles in Frage zu stellen und dieses Gesetz, dass ein Körper, der schwerer ist als Wasser, eben nicht schwimmen kann mit der Nadel, sich erstmals traut, in Frage zu stellen, indem er ein Papier unter die Nadel legt und die Nadel schwimmt und den Ausruf dann tätigt, sinngemäß, heiliger Himmel, sie haben dich niemals überprüft, Aristoteles. Ja, eine Naturbeobachtung war ja in der nacharistotelischen Zeit einfach nicht üblich. Dadurch, dass man mit Beobachtungen sagen konnte, die Theorie scheint so nicht zu stimmen, das war nicht erlaubt. Und das ist der große Aufbruch dieser Zeit, dass man sich dem in gewissem Sinn wurde der Begriff des Experiments in der Zeit erfunden und das war natürlich der große Durchbruch der Wissenschaften in den Naturwissenschaften, von dem wir bis heute noch leben, wo die Mathematik ja eine Mittlerrolle spielt. Die Mathematik selbst ist ja keine Naturwissenschaft. Andererseits ist Naturwissenschaften zumindest in der späteren Form ohne Mathematik kaum zu machen. Stimmt der alte Satz, dass das Buch der Naturwissenschaft in mathematischer Sprache geschrieben ist? Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber jedenfalls ist die Partitur dessen, was naturwissenschaftliche Musik ist, die Mathematik. Also für mich sind mathematische Formeln wirklich das Äquivalent von musikalischer Schreibweise. Es nützt mir gar nichts, wenn ich nicht weiß, wie es klingt. Das ist schön gesagt, ja. Naja, das geht ja auf Bacon zurück, der ja das Experiment eben in den Vordergrund gestellt hat. Sind wir heute noch nahe an dem oder haben wir uns wieder davon entfernt und sind wieder mehr in die Gefilde der Theorie zurückgekehrt? Naja, wenn man sich jetzt die CERN anschaut, dann ist das natürlich schon sehr eigenartig letztlich, weil da wird ein unglaublich großer Aufwand betrieben, für eine Frage, ob es ein ganz bestimmtes winzig kleines Teilchen überhaupt gibt. Das heißt, damals war es möglich, sagen, eigentlich konnte damals jeder Mensch die systematisierte Beobachtung machen und daraus Erkenntnis gewinnen. Sagen, in der Aufbruchszeit eben eine schiefe Ebene und damals gab es die Stoppuhr nicht, aber heute mit einer schiefen Ebene und einer Stoppuhr kann man die Fallgesetze selbst, wenn man will, noch einmal erfinden. Um heute überhaupt zu Dingen vorzudringen, die noch erforschbar sind und neu sind, braucht man in den Naturwissenschaften in der Regel viel, viel größere Apparate. Und auch die ganze Genforschung, wie sie heute stattfindet, wäre ohne riesen Computerkapazitäten nicht möglich. Was auch mit sich gebracht hat, dass also so die Zeit der Einzelpersonen eigentlich vorbeigegangen ist und heute die Teams im Vordergrund stehen. Ja, sobald die Probleme einen gewissen Komplexitätsgrad überschreiten, ist es nicht mehr so leicht möglich. Wobei es schon, also zumindest Anfang des letzten Jahrhunderts, hat es halt noch die großen Figuren wie Gödel oder Einstein gegeben, die im Wesentlichen im Alleingang riesengroße Durchbrüche erzielt haben. Ja, vor allem Gödel hat ja mal das gesamte Gebäude der damaligen Mathematik zusammenkrachen lassen, als 20 oder mit 20er, glaube ich. Das gesamte Gebäude der Mathematik zusammenkrachen zu lassen, ist ein bisschen übertrieben. Sondern es gab damals einen gewissen Modetrend, der vor allem vom David Hilbert stark vertreten wurde, dass die ganze Mathematik sich ausschließlich auf logisches Argumentieren zurückführen lässt und dass man das in einem geschlossenen System tun kann. Nur die angewandten Mathematiker haben immer anders gearbeitet und so groß die Bedeutung von Gödel ist, sie können ein Doktorat in Mathematik erwerben und nie was davon ernsthaft gelernt haben, was Gödel gemacht hat. Das ist immer noch nicht Teil des Kanons einer normalen Mathematikerausbildung. Und das heißt schon, dass die Praxisrelevanz für das, was man dann im Alltag als Berufsmathematiker tun kann, die Gödelschen Theorien sind im Grenzbereich zur Philosophie hin bedeutsam. Unter diesem Aspekt, Gödel ist ja auch einer der Stammväter unseres modernen Begriffs von Logik. Kann man das so sagen? Gödel hat, ich formuliere jetzt absichtlich über, aber wir hatten früher im Haus einen lieben Kollegen, der einer der größten Gödel-Kenner ist, den Werner Szymanowicz. Und ich habe mit dem ein paar Mal darüber gesprochen. Gödel hat vor allem einmal den Begriff der Wahrheit in gewissem Sinn abgeschafft. In der Gödel-Theorie gibt es die Wahrheit als Wahrheit nicht. Es gibt nur Systeme, aus denen man andere Dinge ableiten kann. Und was sonst die Wahrheit ist, ist dort die Ableitbarkeit. Stimmt die Geschichte, die Anekdote, dass Gödel am Ende seines Lebens verhungert ist, aus Angst vergiftet zu werden? Wobei die Geschichte, die ist noch ein bisschen komplizierter, denn er war immer schon sehr gefährdet, nur hat seine Frau ihn davor beschützt, ins vollkommene schwarze Loch abzugleiten. Und nach deren Tod war es im Wesentlichen aus. Hat er nicht mehr gewusst, wie er sich dem Leben stellen soll. Und ja, das war wirklich so. Der ist mit, glaube ich, knapp über 40 Kilo im Spital verstorben. Vor vollen Schüsseln verhungert. Ja. Gerade ist es natürlich besonders interessant, wenn ein Logiker nicht isst, weil er vergiftet würde. Das gab mir immer zu denken, ja. Aber das hat ja sogar in ein Kabarettprogramm Eingang gefunden. Der Gunkel hat einmal in einem seiner Programme ja einen 5-Minuten-Gödel-Abschnitt gehabt. Ja, Gunkel spricht über Gott und die Welt, ich liebe ihn heiß. Friedel formuliert an ganz vielen Stellen eine ganz tiefgehende Skepsis vor den Fachleuten. Wie kommt das bei Ihnen als Fachmann an? Ich bin zumindest in einem Teil meines Lebens nicht nur Fachmann, und zwar insofern, als ich als Statistiker sehr viele Projekte mit jeweils anderen Fachgebieten mache. Das heißt, ich muss mich sehr oft dem Dialog mit anders gelagerten Interessen stellen. Das kommt meiner Neugier sehr entgegen und dadurch ist ein starkes Hindernis da, sich nur ins eigene Fach zurückzuziehen. Denn ich muss etwas von deren Sprache lernen, die müssen etwas von meiner Sprache lernen, damit wir zum Schluss gemeinsam ein besseres Produkt, als es vorher gegeben hat, herstellen können, jetzt im Sinne eines Forschungsergebnisses. Und insofern Leute, die sich ausschließlich auf ein einziges Fachgebiet zurückziehen, sind mir auch als Freunde oder so immer sehr, sehr verdächtig. Das heißt, Sie schätzen einen gewissen Grad an Dilettantismus auch? Selbstverständlich. So mache ich ja auch Musik. Ich danke für das Gespräch. Bacon als Philosoph. Ja, es lässt sich sogar die Frage aufwerfen, ob er sich nicht in seinen Werken ebenso wenig als Philosoph gezeigt hat wie in seinen Taten. Die landläufige Meinung geht dahin, dass sein Leben ebenso schwarz und verwerflich gewesen sei wie sein Schaffen strahlend und unvergleichlich. Es spricht aber viel dafür, dass beide Ansichten ungerecht sind und den wirklichen Tatbestand vergrößern. Die Philosophie Bacons will, wie er schon durch die Titel seiner Schriften andeutet, nicht mehr und nicht weniger sein als eine Instauratio Magna, eine große Erneuerung der Wissenschaften, ein Novum Organon und die große Geburt der Zeit. Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit, sagt Bacon. Eine solche Philosophie, die die legitime Tochter ihres Zeitalters ist, ist aus allen Erfahrungen, Entdeckungen und Fortschritten der Gegenwart den Extrakt und die Summe zieht, will er begründen. Seine Betrachtungen sind also im Gegensatz zu denen Nietzsches höchst zeitgemäße. Er will gleichsam seinem Weltalter den Puls abhören und ihm die Diagnose stellen. Er will aber auch eine Prognose liefern und den Weg zu neuen Siegen weisen. Ich übernehme die Rolle des Zeigers, sagt er in der Vorrede zu seinem Hauptwerk. Beide Zwecke sucht er dadurch zu erreichen, dass er ein System der reinen Erfahrungsphilosophie entwirft. Nach seiner Ansicht haben in der Philosophie bisher Grundsätze geherrscht, die der Verstand ohne Rücksicht auf die wirkliche Natur der Dinge einfach als gegeben voraussetzte. Daher nennt er diese Forschungsart die Methode der Antizipationen. Ihr stellt er seine eigene neue Untersuchungsweise als Methode der Interpretationen gegenüber, die er auf das genaue und gründliche Verständnis der Natur abzielt. Der Verstand soll die Natur auslegen, wie der gute Interpret einen Autor, indem er sich bemüht, möglichst genau auf ihren Geist einzugehen. Dies gelingt nicht durch hochfliegende Ideen und weltferne Spekulationen, sondern nur durch geduldige Unterwerfung unter die Natur. Natura parendo vincitur. Dazu müssen wir uns vor allem der Vorurteile und Trugbilder der Idole entledigen, mit denen unser Geist behaftet ist. Bacon unterscheidet vier Klassen solcher Idole. Die ersten sind die Trugbilder, die aus dem individuellen Charakter des einzelnen Menschen fließen und, weil sie sich ins Unbestimmbare und Dunkle, gleichsam in die Höhle der Individualität verlieren, von Bacon Idola Specus genannt werden. Sie sind aber zu vielfältig und unberechenbar, um näher verfolgt und beschrieben werden zu können. Die zweiten stammen aus der Überlieferung, dem Respekt vor der Autorität fremder Meinungen und werden blind geglaubt, obgleich sie ebenso erdichtet sind wie die Fabeln der Theaterwelt und daher bloße Idola Theatri darstellen. Die dritten entspringen der Gewohnheit, an die Stelle der Dinge Worte zu setzen. Sie verwechseln die konventionellen Zeichen für die Dinge mit den Dingen selbst, den Marktwert mit dem Realwert und heißen daher Idola Fori. In diesen Betrachtungen finden sich die ersten Anfänge einer Sprachkritik. Die vierte Gruppe endlich, die mächtigste und gefährlichste, die am schwersten zu erkennende und am mühsamsten zu überwindende, bilden die Idola Tribus, die unserer Gattung eingeborenen Trugbilder, die uns fortwährend veranlassen, die physische Natur in die menschliche zu übersetzen, wobei das Original seine Eigentümlichkeit einbüßt und den Geist des Übersetzers annimmt. Die menschliche Seele ist ein Spiegel der Dinge, aber dieser Spiegel ist so geschliffen, dass er die Dinge, indem er sie abbildet, zugleich verändert. Es ist aber falsch, den menschlichen Sinn für das Maß der Dinge zu halten. Hier könnte man Ansätze zu einer phänomenalistischen Betrachtungsweise vermuten. Aber Bacon meint es ganz anders als Kant und seine Schule. Für ihn ist das, was er Natur nennt, nicht eine Schöpfung unseres Geistes, ein Produkt unserer Apperzeptionsformen, sondern etwas, dessen wahres Wesen das menschliche Bewusstsein sehr wohl zu erkennen vermag, falls es ihm gelingt, sich der Idole zu entledigen. Ja, Bacon ist sogar so wenig philosophischer Idealist, dass er den erkenntnistheoretischen Wert übergeordneter Ideen bei jeder Gelegenheit leugnet und sogar, wie wir gleich sehen werden, die Anwendung abstrakter mathematischer Spekulationen auf die Naturbetrachtung perhorresziert. Als der sicherste Weg zur Erkenntnis der Natur an sich, der Natur, wie sie wirklich ist, erscheint ihm die auf Beobachtung und Experiment gegründete und von Tatsache zu Tatsache behutsam vorwärtsschreitende Induktion. Diese Methode erklärt er für die allein zuverlässige und ertragreiche, nicht allein in der Physik und den übrigen Naturwissenschaften, sondern auch in der Psychologie, der Logik, der Moral, der Politik. In dieser Feststellung dürfen wir die Vorausahnung einer ganzen Reihe von fruchtbaren Disziplinen erblicken, die erst viele Generationen nach ihm erfolgreich in Angriff genommen worden sind. Um den Induktionsschlüssen Sicherheit und Tragkraft zu geben, ist eine stetige und sorgfältige Beobachtung der negativen Instanzen notwendig, jener Fälle, die eine Ausnahme von einer bisher gültigen Regel statuieren. Durch eine einzige solche negative Instanz wird die Regel zum Idol. Hat man nun durch gewissenhafteste Beobachtung und vorsichtiges Schließen ein einwandfreies Erfahrungsmaterial gesammelt, so steht das unermesslich weite Reich der Erfindung offen. Ihre Vervollkommnung zu immer höheren Graden ist das Lieblingsthema Bacons. Wenn er von ihr spricht, erhebt sich seine Fantasie zu dichterischer Höhe. Aber darum ist seine Philosophie keineswegs einseitig utilitaristisch. Bei den Experimenten, in denen er die stärksten Hebel der fortschreitenden Naturbeherrschung erblickt, unterscheidet er lichtbringende und fruchtbringende. Die ersteren führen zu neuen Axiomen, die letzteren zu neuen Erfindungen. Aber er betont ausdrücklich, dass diese umso geringer zu schätzen seien, je mehr sie auf bloßen Gewinn ausgehen, statt die Einsicht in die Natur zu erleuchten. Ja, er hat sogar für mechanische Bemühungen der Handwerker und Fabrikanten eine lebhafte Geringschätzung gehabt, wie Goethe an ihm rügt. Aufgrund seines neu orientierten Weltbildes entwirft Bacon schließlich den Globus Intellectualis, eine Enumeration, Einteilung und Beschreibung aller Wissenschaften, wobei er mit scharfsinniger Kombinationsgabe eine Reihe ganz neuer Disziplinen aus dem Kopf konstruiert, wie die Literaturgeschichte, die er mit feinem Verständnis als einen Teil der Kulturgeschichte begreift, die Krankheitsgeschichte, die vergleichende Spezialforschung, die Handelswissenschaft, die Stenografie. Bacon vor Bacon. Man wird vielleicht schon aus diesen kurzen Angaben ersehen haben, dass Bacons System der Weltbetrachtung zwar eine Menge geistreicher und anregender Ideen enthält, aber weder auf Tiefe noch auch nur auf Neuheit Anspruch machen kann. Er sagt zwar im Novum Organon, die Induktion sei der wahre Weg, den bisher noch keiner versucht habe, aber er ist bei der Aufstellung dieses Axioms selbst einem Idolon zum Opfer gefallen. Denn ein nur flüchtiger Blick auf die Geschichte der Philosophie zeigt uns sogleich eine Reihe negativer Instanzen. Schon der von Bacon verabscheute Aristoteles hat die induktive Methode sehr wohl zu handhaben verstanden. Die Alexandriner haben mit ihr auf den verschiedenartigsten Wissensgebieten großartige Resultate erzielt und die ganze Philosophie der Renaissance ist, in den einen mehr dunkel, in den anderen sehr bewusst, von baconischen Tendenzen erfüllt. Bacons Zeitgenosse, der italienische Naturphilosoph Tommaso Campanella, lehrte, das Ziel alles, welle, sei das Posse. Das Posse sei nur möglich durch das Nosse und summiert seine Lehre in dem Satz Tantum possumus, quantum scimus. Der mit Bacons berühmtem Wahlspruch Wisdom is power vollkommen identisch ist. Und Bernardino Telesio, der zwei Menschenalter vor Campanella zu Cosenza geboren wurde, der Stifter der Telesianischen oder, wie man sie lieber nannte, Cosentinischen Akademie in Neapel, stellte das Leitprinzip auf: Die Natur muss aus sich selbst erklärt werden. Noch älter als Telesio war der Spanier Ludovicus Vives, ein Zeitgenosse des Erasmus. Auch er dringt auf Ausschaltung der subjektiven Elemente aus der Naturbetrachtung, auf schweigende Betrachtung der Natur und will alle Forschung auf Erfahrung gegründet, alle Metaphysik durch direkte Untersuchung und Experiment ersetzt wissen, wobei er der Antike viel gerechter wird als Bacon. Die echten Schüler des Aristoteles, lehrt er, befragen die Natur selbst, wie auch die Alten dies getan haben. Die überraschendsten Zusammenhänge aber bestehen zwischen Francis Bacon und Roger Bacon, dem Doktor Mirabilis, der während des größten Teils des 13. Jahrhunderts, also mehr als 300 Jahre vor seinem Namensvetter, gelebt hat. Er hatte sich aus arabischen und griechischen Schriften und durch eigene Beobachtung eine ungewöhnliche Kenntnis der mathematischen, mechanischen, optischen und chemischen Wissenschaften angeeignet und versuchte auf diesen Grundlagen ein System der Erfahrungsphilosophie zu errichten, das er der Scholastik, die damals auf der Höhe ihrer Herrschaft stand, entgegensetzte. Es gibt nach ihm zwei Arten der Erkenntnis. Die erste geschieht durch Beweise. Sie führt uns zu Schlüssen, die aber niemals zweifelfreie Wahrheiten zutage zu fördern vermögen. Die zweite geht durchs Experiment. Sie ist der einzige Weg zum gesicherten Wissen. Sine experientia nihil sufficienter sciri potest. Die Experientia selbst hat wiederum zwei Arten. Sie ist entweder eine äußere durch die Sinne oder eine innere durch Eingebung. Diese letztere Form, die mindestens ebenso wichtig ist wie die erstere, hat der jüngere Bacon vollkommen ignoriert. Ferner erkannte er die Mathematik als das Fundament aller Naturwissenschaft, worin er ebenfalls seinem Nachfolger an Einsicht voraus war. Er unterscheidet sich auch darin von ihm, dass er es verstand, seine Theorien fruchtbar zu machen. Er erfand Vergrößerungsgläser, reformierte den julianischen Kalender und stellte eine Mischung dar, die dem Schießpulver sehr ähnlich war. Andererseits zeigen die Lehren der beiden Bacons in den Einzelheiten oft geradezu verblüffende Übereinstimmungen. Roger Bacon machte vier Offendicula der Erkenntnis namhaft, die uns den Weg zur wahren Naturerfassung versperren. Respekt vor Autoritäten, Gewohnheit, Abhängigkeit von den marktgängigen Meinungen der großen Menge, Unbelehrbarkeit unserer natürlichen Sinne. Wie man sieht, decken sie sich fast vollständig mit den Idola. Auch er prophezeit der menschlichen Erfindungskunst eine unabsehbare Entwicklung und seine fantastischen Konstruktionen möglicher neuer Apparate erinnern sehr an Lord Bacon. Er spricht von Flugmaschinen, Fahrzeugen, die sich ohne Zugtiere fortbewegen und Booten, die von einem einzelnen Menschen schneller als durch vier Ruderer gelenkt werden können. Wir haben es hier mit einem ähnlichen sonderbaren Zufall zu tun wie bei Erasmus Darwin, der die weltberühmten Theorien seines Namensvetters Charles Darwin über Vererbung, Anpassung, Schutzvorrichtungen und Konkurrenzkampf bereits vollständig vorweggenommen hat. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Erich Neuwirth und Aurelia Wusch. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 26. November 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.